Verständigungsschwierigkeiten am Telefon lösen. Übung 5b. Hören Sie jetzt den Dialog. Hotel Marbella, guten Tag. Hallo? Hallo. Guten Tag, Hotel Marbella. Guten Tag, hier spricht Brigitte Hophoff. Wie bitte? Ich verstehe Sie schlecht. Verstehen Sie mich jetzt? Hier spricht Hohoff. Ja, jetzt höre ich Sie. Können Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? H-O, H-O, Doppel-F, Brigitte. Brigitte Hohoff, richtig? Ja, wir wollen gerne... Tut mir leid, ich kann Sie nicht verstehen. Kann ich zurückrufen? Wir würden ein Zimmer reservieren. Entschuldigung, die Verbindung ist schlecht. Bitte rufen Sie später noch einmal an.